Erst vor dem Passafest wusste Jesus, dass seine Zeit gekommen war, um diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Deshalb zeigte er seinen Jüngern seine Liebe bis zum Ende. Zweiter, während eines Essens hatte der Teufel Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, schon den Gedanken ins Herz gelegt, Jesus zu verraten. Dritter, Jesus wusste, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott zurückkehren würde. Vierter, deshalb stand er vom Essen auf, legte seine Oberkleider ab, nahm ein Handtuch und band es sich um. Fünfter, danach goss er Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Handtuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Sechster, als er zu Simon Petrus kam, fragte dieser ihn, Herr, willst du mir die Füße waschen? Siebter, Jesus antwortete ihm, was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht, aber später wirst du es verstehen. Achter, Petrus sagte zu ihm, du sollst mir niemals die Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Neunter, Simon Petrus sagte zu ihm, Herr, dann nicht nur meine Füße, sondern auch meine Hände und mein Kopf. Zehnter, Jesus sagte zu ihm, wer gewaschen ist, braucht sich nicht weiter zu waschen, denn er ist ganz rein. Ihr seid auch rein, aber nicht alle. Elf. Denn Jesus wusste, wer ihn verraten würde, deshalb sagte er, ihr seid nicht alle rein. Zwölf. Als er ihnen die Füße gewaschen, seine Kleider wieder angezogen und sich hingesetzt hatte, fragte er sie, versteht ihr, was ich euch getan habe? 13. Ihr nennt mich Lehrer und Herr, und ihr habt recht, denn das bin ich. 14. Wenn nun ich, euer Herr und Lehrer, euch die Füße gewaschen habe, dann sollt auch ihr einander die Füße waschen. 15. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich es bei euch getan habe. 16. Ich versichere euch, ein Diener ist nicht wichtiger als sein Herr, und ein Gesandter ist nicht wichtiger als der, der ihn gesandt hat. 17. Wenn ihr das wisst, seid ihr glücklich, wenn ihr danach handelt. 18. Ich spreche nicht von euch allen, denn ich weiß, wen ich erwählt habe. Aber die Schrift muss erfüllt werden, der, der mit mir ist, hat sich gegen mich gewandt. 19. Ich sage es euch jetzt, bevor es geschieht, damit ihr, wenn es geschieht, glaubt, dass ich es bin. 20. Ich versichere euch, wer den empfängt, den ich sende, der empfängt mich. Und wer mich empfängt, der empfängt den, der mich gesandt hat. 21. Als Jesus das gesagt hatte, war er innerlich sehr bewegt und erklärte, ich versichere euch, einer von euch wird mich verraten. 22. Die Jünger sahen sich ratlos an, weil sie nicht wussten, wen er meinte. 23. Einer seiner Jünger, den Jesus lieb hatte, lag beim Essen nahe an Jesus. 24. Simon Petrus gab diesem Jünger ein Zeichen und sagte zu ihm, frag ihn, wen er meint. 25. Der Jünger lehnte sich näher an Jesus und fragte ihn, Herr, wer ist es? 26. Jesus antwortete, es ist der, dem ich das Brotstück eintauche und gebe. Dann tauchte er ein Brotstück ein, nahm es und gab es Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. 27. Nachdem Judas das Brotstück genommen hatte, fuhr der Satan in ihn. Da sagte Jesus zu ihm, was du tun willst, das tu schnell. 28. Aber keiner der Anwesenden verstand, warum Jesus das zu ihm sagte. 29. Einige dachten, weil Judas die Kasse hatte, sage Jesus zu ihm, er solle etwas für das Fest kaufen oder den Armen etwas geben. 30. Nachdem Judas das Brotstück genommen hatte, ging er sofort hinaus. Es war aber Nacht. 31. Als Judas hinausgegangen war, sagte Jesus, jetzt wird der Menschensohn geehrt, und Gott wird durch ihn geehrt. 32. Wenn Gott durch ihn geehrt wird, dann wird Gott auch den Menschensohn durch sich selbst ehren, und er wird ihn bald ehren. 33. Kinder, ich bin nur noch kurze Zeit bei euch. Ihr werdet mich suchen, und wie ich den Juden sagte, wohin ich gehe, könnt ihr nicht kommen, so sage ich es jetzt auch euch. 34. Ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. 35. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe zueinander habt. 36. Simon Petrus fragte ihn, Herr, wohin gehst du? Jesus antwortete ihm, wohin ich gehe, kannst du mir jetzt nicht folgen, aber später wirst du mir folgen. 37. Petrus sagte zu ihm, Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen?